das macht mich von Sünden rein. Nur das Blut des Lammes Jesus, wo mag für mich Heilung sein? Nur im Blut des Lammes Jesus. Oh, köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Hier meine Seele ruht, in dem Blut des Lammes Jesus. Was erlöst mich von der Schuld? Nur das Blut des Lammes Jesus. Was schenkt mir des Vaters Huld? Nur das Blut des Lammes Jesus. Oh, köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Hier meine Seele ruht, in dem Blut des Lammes Jesus. Was versöhnet mich mit Gott? Nur das Blut des Lammes Jesus. Was errettet aus der Not? Nur das Blut des Lammes Jesus. Oh, köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Hier meine Seele ruht, in dem Blut des Lammes Jesus. Was macht grad was krumm und schlecht? Nur das Blut des Lammes Jesus. Was macht mich vor Gott gerecht? Nur das Blut des Lammes Jesus. Oh, köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Hier meine Seele ruht, in dem Blut des Lammes Jesus. Was bezwinget Sünd und Welt? Nur das Blut des Lammes Jesus. Was macht mich zum Gottes Held? Nur das Blut des Lammes Jesus. Oh, köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Hier meine Seele ruht, in dem Blut des Lammes Jesus. Was tilgt alles Erdenweh? Nur das Blut des Lammes Jesus. Was führt in des Himmels Höhe? Nur das Blut des Lammes Jesus. Oh, köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Meine Seele ruht in dem Blut des Lammes Jesus.